Live 4. Wir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Mexiko, Mexiko. Mexiko, Mexiko. Meldungen über Mexiko drehen sich häufig um Gewalt. Drogenkriege, Bandenkriege, unfassbar hohe Mordraten in vereinzelten Gebieten, insbesondere oben im Norden des Landes. Hunderte, wenn nicht tausende spurlos verschwundene Frauen, kleine und große Dramen an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Ein Blick in die Geschichte macht es nicht besser. Untergang der Maya-Kultur, Untergang der Azteken und damit einhergehend all die Gräueltaten der spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert. Ihre Waffen und nicht zuletzt auch ihre eingeschleppten Krankheiten, die innerhalb weniger Jahrzehnte 90% der einheimischen Bevölkerung dahin gerafft haben sollen. Die Reihung ließe sich vermutlich bis ans Ende dieser Stunde fortsetzen. Wäre da nicht die Natur des Menschen? Der zufolge auch der dunkelste Tunnel irgendwo ein Ende und eben auch ein wenig Licht bereithalten muss. Ein wenig Licht? Da haben wir diese blitzsauber herausgespielten Tore, nicht Tote, Tore der mexikanischen Mannschaft im Spiel gegen Kroatien und die sich anschließenden Jubelszenen, die auch außerhalb von Mexiko mächtig beeindruckt haben. Was ist passiert? Nach etwa einer Stunde wird der mexikanische Spieler Javier Hernandez eingewechselt. Alle rufen ihn nur kurz Chicharito, die kleine Erbse. Dann fallen auch schon die Tore. Hernandez selber netzt zum 3:0 ein. Er läuft, wenn ich es richtig erinnere, seinen Trainer an und der kippt um und liegt dann da im feinen Zwirn auf dem Rasen. Miguel Herrera. Ein wenig pummelig und nicht sonderlich groß. Gerade einmal 1,68 Meter misst der Mann, den alle nur El Piocho rufen, die Laus. Ich beginne zu lernen, Spanisch für Anfänger. Die Erbse prallt auf die Laus. El Chicharito, El Piocho, Mexiko. Mexiko, Mexiko. Der Trompeter Luis Gasca wurde 1940 in Houston, Texas geboren. Seine Familie kam ursprünglich aus Guanajuato, Mexiko. Gasca ging als junger Kerl nach Boston an die Musikhochschule. Er heiratete, die Ehe ging schnell in die Brüche. Er ging nach San Francisco und wurde dort schnell zu einem ausgesprochen gefragten Musiker. Er spielte für Janis Joplin ebenso wie für und mit Herbie Hancock. Ende der 70er Jahre, so wird zumindest kolportiert, fühlte Gasca sich ausgebrannt, verließ die Stadt und tingelte 20 Jahre lang unstet kreuz und quer durch die USA, ohne sein Instrument angeblich auch nur einmal angefasst zu haben. Erst Ende der 90er Jahre soll er diese Phase überwunden haben. Auf seinen eigenen Alben in den 70er Jahren begleiteten ihn nur die Besten, darunter auch jemand, dem es bis heute nicht selten so ergeht wie Neil Young. Den halten ja viele für einen Amerikaner, obwohl Young meines Wissens immer noch seinen kanadischen Pass mit sich führt. Und auch Carlos Santana, der ist gemeint, stammt in Wahrheit nun ja, ganz unbekannt ist das sicher nicht, aus Mexiko. 13 Jahre war er alt, als die Familie 1960 Tijuana verließ und sich in San Francisco ansiedelte. Mexiko, willkommen in Tijuana. Tequila, Sex und Marihuana. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome to Tijuana. Con el coyote Mariano. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte. Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida, Tijuana. Bienvenida, tu pena. Bienvenida, la cena. Sopita de camarón. Bienvenida, Tijuana. Bienvenida, mi suerte. Bienvenida, la muerte. Bola panamericana. Welcome to Tijuana. Difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia. Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Mexiko. Auf seinem ersten Soloalbum Clandestino aus dem Jahr 1998 beschäftigt sich Manu Chao, den wir eben gehört haben, auch mit der im äußersten Nordwesten Mexikos gelegenen Stadt Tijuana. Tequila, Sex und Marihuana. Diese Reihenfolge trifft es wohl ganz gut. Befand die Stadt sich doch lange im Würgegriff des sogenannten Tijuana-Kartells um einen der mächtigsten Drogenbosse Mexikos überhaupt, Eduardo Teodoro García Cimental, kurz El Teo, berüchtigt unter anderem dafür, dass er seine Mordopfer zumeist kurzerhand auflöste, mit Säure. Seine Festnahme vor etwas mehr als 4 Jahren dürfte am Ende nicht viel mehr gewesen sein als der, bleiben wir ruhig im Bild, Säuretropfen auf dem heißen Stein. Oberhalb von Tijuana liegt San Diego im Süden Kaliforniens. Von dort kommen die Touristen, auch der Stierkämpfe wegen. Die hatten in jungen Jahren auch einen bereits 1935 in Los Angeles geborenen Kerl namens Herb Alpert gerne und oft angezogen. Dass er seine Band Anfang der 60er Jahre auf Tijuana Brass Band taufte, dürfte nicht zuletzt seinen Erinnerungen an Tijuanas Arenen geschuldet sein. Herb Alpert und seine Trompete. Das waren viele Jahre lang Hits wie Sand am Meer. Dazu gründete er das weithin erfolgreiche Label A&M Records, wir öffnen die Klammer, Joe Cocker, Janet Jackson, viele mehr und schließen sie dann irgendwann. Hier ist Herb Alpert. Mexiko, Mexiko, Mexiko und seine Musik. Am bekanntesten außerhalb des Landes dürfte die vielstimmige Mariachi-Musik sein, deren feierlich feurige Melodien nur zu oft von einer, wahlweise auch mehreren Trompeten intoniert werden. Die Herkunft des Begriffs Mariachi ist übrigens nicht ganz klar. Eine lange angenommene Ableitung vom französischen Mariage für Hochzeit zumindest gilt als nicht mehr sehr wahrscheinlich. Es gibt neben Mariachi zum Beispiel auch die sogenannte Musica Norteña, die Musik des Nordens, hinter der sich in aller Regel eine Form der Ballade verbirgt. Gesungene Erzählungen von Heldentaten. Seien es solche aus der Geschichte, etwa der mexikanischen Revolution, oder aber solche aus dem zeitgenössischen Gangster- und Drogenmilieu. Inhaltlich werden die Erzählungen um Ruhm und Ehre dabei auch um das Element der Romanze erweitert. Das Akkordeon spielt bei der Musica Norteña eine tragende Rolle. Der Takt verläuft oft als sogenannter Dreiviertel. Das lässt sich meiner Ansicht nach auch bei dieser Band aus den USA ganz gut nachhören. Devotchka. Como una mula, ¿a dónde va? días y sol. Si no me quieres, ni modo. Así, así soy, si no me quieres, ni modo. Die Ballade vom gefallenen Engel Gloria Trevi. Die Sängerin haben wir gerade gehört. Die gerne als mexikanische Madonna bezeichnete Sängerin stammt aus der im Nordosten des Landes gelegenen Stadt Monterrey. 1968 wird sie dort geboren, landet bereits als Teenager in Mexiko-Stadt, ist kurzzeitig Mitglied einer Girl Group und wird dann, sie ist 21, vom Produzenten Sergio Andrade auf eine Solokarriere getrimmt. Resultat: zahlreiche Nummer-1-Hits ab 1989. Dazu provozierende Bühnenshows, bisweilen ganz nackt, mit nichts weiter als einem Gewehr in der Hand. Trevi und Andrade sind auch privat ein Paar. Er allerdings hat eine Schwäche für junge, viel zu junge Mädchen. Und Gloria Trevi führt sie ihm zu, ein ums andere Mal. Die Geschichte wird enthüllt. Das Paar taucht unter, versteckt sich im Ausland, wird angeblich in Spanien gesehen, hält sich tatsächlich aber in Rio auf. Dort werden die beiden schließlich aufgegriffen. Andrade heiratet zügig eine Brasilianerin, um Asyl geltend machen zu können. Gloria Trevi kommt ins Gefängnis. Frauentrakt. Hier kommt es zur vermutlich rätselhaftesten Schwangerschaft der Neuzeit. Wer zum Teufel soll denn der Vater sein? Sie sei von einem Wärter vergewaltigt worden, behauptet Gloria Trevi. Ein unbekannter Samenspender sei im Spiel gewesen, glaubt hingegen die Polizei. Das eine wie das andere freilich stellt sich als falsch heraus. Vater ist, wie ein Gentest zeigt, niemand anderes als Sergio Andrade. Mittlerweile lebt Gloria Trevi mit ihrem neuen Lebensgefährten, einem Rechtsanwalt, in der texanischen Stadt McAllen. Ya llegó su pachucote. in a little border town, way down there in Naval, Laredo, Mexico. Spot a señorita there, windows through her long black hair, as I cut a trail on the way to Boys Town. Smoke and drink the night away in a dimly lit cafe. Long hair's where a novel did to the people that were on the scene. We picked the blues till early dawn, everybody sang along. We had such a ball in Laredo, Laredo, Laredo, Laredo, Laredo, Laredo, Laredo. I hear you calling back at me. In the time and all that's lonely. Mexiko, Mexiko, Texas. Sogenannte Tex-Mex-Musik. Das Sir Douglas Quintett, gerade gehört, hat eine Reihe von Städten besungen. Mendocino ebenso wie Nuevo Laredo. Eine Stadt im Norden Mexikos, deren Bewohner sich damals 1845, als Texas wieder amerikanisch wurde, weigerten, Amerikaner zu werden. Auch hier blüht heute der Drogenhandel mit all seinen Begleiterscheinungen, die aber womöglich von den Verhältnissen innerhalb der ebenfalls im Norden befindlichen Stadt Ciudad Juárez noch einmal gewaltig in den Schatten gestellt werden. Die Inflation an Gewalt hier war in den letzten Jahren Vorlage für zwei aufsehenerregende Filme. Da ist einmal der Spielfilm Border Town, Grenzstadt, und der Dokumentarfilm Der Auftragskiller. Zimmer 164. Darin packt ein Profikiller aus. Minutiös. Mexiko, Mexiko. Manchmal möchte man sich abwenden. Genau dazu taugt diese Fußball-Weltmeisterschaft, oder besser, dazu taugt sie auch. El Chiarito, die kleine Erbse. El Piocho, die Laus. Wenn, wie einige weitere Spieler mitsamt ihren Spitznamen, denen vor allem hinzuziehen, dann nehmen wir ihn hier. Oh, jetzt habe ich mich irgendwie hier verfranst in meinem Text. Aber nehmen wir einige Namen hinzu, zur Erbse und zur Laus. Da ist Luis Suarez aus dem Team Uruguay, genannt El Pistolero, der Revolverheld. Oder ihn hier, wohl wissend, dass nun wirklich alles über ihn in den letzten Tagen erzählt worden ist, Thomas Müller, El Flaco, der Dürre, wie Maradona ihn nennt. El Bombardero Moreno, der braune Bomber. Erwin Kostede, Deutschlands erster farbiger Nationalspieler, der zu seiner Zeit eine ganze Reihe von Ligen aufmischte. Deutschland, Belgien, Frankreich. Vor niemandem fürchtete Kostede sich während seiner aktiven Zeit mehr als vor dem englischen Verteidiger-Raubein Jackie Charlton. Spitzname die Giraffe, La Giraffa. Für Aufsehen aktuell sorgt auch der Trainer des Teams Griechenland, Fernando Manuel Costa Santos. Der Mann gilt als chronischer Kettenraucher und erträgt es kaum, auch nur eine Halbzeit lang die Finger vom Glimmstängel zu lassen. El Fumador, der Raucher. Wenn wir um all diese Personen, El Pistolero, El Flaco, El Piocho, unseren eigenen Film drehen wollten, dann fehlt zum guten Gelingen am Ende allenfalls er, der mit dem Sarg hinterm Pferd. Thank you. Mexiko, Mexiko, Django, 1966. Der Film spielt unter anderem im Saloon der menschenleeren Grenzstadt Nogales. Jemand, es könnte fast El Piocho sein, die Laus, wer eigentlich sonst? Jemand also flüstert dem bösen Major Jackson zu, dass Django mit seinem Sarg soeben in die Stadt gekommen ist und nun im Saloon hockt, den Major Jackson alsbald betritt. Der Showdown freilich, der kommt viel später. Außerhalb der Stadt, auf einem Friedhofsgelände. Wüste, mehr oder weniger. Ein beliebtes Gelände für Wildwestfilme und Erzählungen, die einmal mehr hier im Grenzgebiet angesiedelt sind. Selbst Old Shatterhand hat es dereinst dorthin verschlagen. Die Felsenburg. Gemeinsam mit Winnetou befreit Old Shatterhand in der mexikanischen Sonora-Wüste einen Siedlertrack von den verbrecherischen Machenschaften des Mormonen Harry Melton. Dann wird es dunkel. Das Lagerfeuer brennt, die Nacht lässt nur Konturen zu, genug aber immerhin, um zu erkennen, Mexiko, Mexiko, du bist ein wundersames Land. Wonderland by Night, das Bert Kempfert, einen seiner größten Erfolge als Hommage an Manhattan und eben nicht an dich verstanden hat, halte ich persönlich für seinen womöglich größten Fehler. Und seine Trompeter, sowohl den Österreicher Charlie Tabor als auch dessen Nachfolger Manfred Moch, die hätte er nicht so leichtfertig gehen lassen sollen. Der eine wie der andere, der Trompeter, El Trompeter. Buenas noches, gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Wow. Wow. Wow. Rod Smith at 9 years old. When Sugar Hill was in control, I'm listening to Cold Crush tapes to get sold. I sent my demo in and Sylvia treated me cold. Time flew cause I was getting my shit off. 16, now it's about the time to set my first shit off. I need a beat, it was a smash on the DL. But every time I did a show, my name was misspelled. Can't live without my radio drops. I'm kicking down the door, thrust through box. Rocking the bells like a madman. Kissing me back, flipping the script, and then I made my first 50 grand. All I wanted was a Benz, a little gold, a little money in my pocket, and a Philly to roll. I'm making records now, and all the girls are on my tip. I'm sleeping late on Monday, damn, I'm late for school, shit. Tom, get upstairs and take out that garbage. And it's the Funkadelic Rally. It is the Funkadelic Rally. I need a girl to love me down. I dropped the pretty style cause rap was getting ugly. I wait a year for the results of triple platinum. We know that presidents are flowing, but who's stacking them? I'm that type of guy when Papa wasn't happy with it. Tripling up, that was my style, but everybody fit it. Nobody hit the remix, make it personal flavor. Another power move, I switch my hat, that shit is major. Putting out the breaking door, tell me what, sucker. Cops harass me, illegal search, motherfucker. I'm just a brother making jams, now I got a name. I still remember chilling with my pistol on the train. I'm staying true to this, I'm representing hip hop. Admit that I'm the man, it's time for me to get my props. Yeah. And it's the Funkadelic Rally. And it's the Funkadelic Rally. Yeah, I'm the Funkadelic Rally. Yeah, come on, man. Mama said to knock him out, I knock him out the box. I got a round of wiggle flopping up and down the blocks. There never was a time when I was dominating by myself with all the bumps on top of everybody else. But in 92 and 93, I'm making history. The largest brother from the street, that ain't no mystery. The baddest rapper ever born. You think I'm crazy? I heard your album's kinda warm. That shit don't faze me. I'm too rough, too rugged. Mad as hell, so easy does it. Thought I was going back to Cali, but I knew I wasn't. I send a murder gram, solo in a black van. I play the knuckle game and stuff you with my Timberlands. Mr. Goodball, licking off the rough stuff. I'm kicking down your door with condoms and a blood to puff. You wanna find me, come to Farmers Boulevard, and you can hear me eat them up. Just ask for Tar.